Hallo und willkommen zum 21. Conningcast. Diesmal bin nur ich und Philipp mit dabei. Hallo. Da wir letzte Woche ausgesetzt haben, machen wir jetzt mal den Cast alleine und haben die anderen rausgeworfen, damit wir wieder aufholen unseren Stand, damit wir auch mal wieder was zu sagen haben, weil wir voll den Entzug hatten letzte Woche. Aber ich finde, Manuel hat uns gut vertreten, ne? Und die haben das echt gut hingebracht mit unserem neuen Moderator Basti, und also ich fand es echt gut, oder? Wie fandest du es, Philipp? Ja, ich fand es auch gut, also auf jeden Fall sehr informativ, vielleicht ein bisschen lang die Handlung, aber sonst alles in allem fand ich den Cast richtig gut und ja, ich hoffe mal, dass das so weitergeht und dass die nächste Woche beide dann auch wieder mit dabei sind. Dieses Mal hatten sie leider keine Zeit, aber ja. Ich fand's auch ganz gut, der Cast, letztes Mal, und da merkt man schon, also wir haben ja nicht immer Zeit, also selbst wir beide müssen auch mal frei, also bei unser Aufnahmetag ist ja Freitag und da, ja, da haben wir auch mal was vor. Können auch nicht immer da sein. So, und heute haben wir uns mal die aktuellen Anime und aktuelle Manga angesehen und wollten heute mal ein bisschen darüber berichten, weil wir sind jetzt schon wieder eine Woche im Verzug, weil wir letzte Woche ja nicht da waren, und deswegen hoffen wir, dass wir den Cast heute gut füllen können mit den aktuellen Ereignissen. Und da geht's gleich los nach der Musik. So, okay, da sind wir wieder. Und wir haben jetzt ein Bewertungssystem mit dabei, weil da doch extrem starke Unterschiede zwischen den Kapiteln und Episoden ist und manche wirklich sehr gut sind und dann manche Filler, da wo wir uns zu fein sind, darüber zu berichten zum Beispiel. Also wir haben da, also es sind krasse Qualitätsunterschiede bei Conan, und deswegen haben wir jetzt ein neues System eingeführt. Und oh Gott, ein neues System schon wieder. Nee, so schlimm ist es nicht. Wir bewerten am Ende einfach nur noch jede Episode oder jedes Kapitel mit den Detektivabzeichen, also mit den Detective Boys Abzeichen. Und 5 Abzeichen ist die maximale Bewertung, und das ist dann, zeichnet dann eine richtig gute Folge aus. Und ein Detektivabzeichen sind dann eben die nicht so geliebten Filler von uns zum Beispiel. Oder im Notfall auch noch 0, also für die ganz schlechten. Aber ja, ich hoff mal, dass wir euch mit den Detektivabzeichen ein bisschen Überblick geben können, welche Episoden man sich angucken sollte und welche oder welche Kapitel oder was man sich eher nicht antun sollte. Und ja, ich denke mal, das haben wir jetzt mit den Detektivabzeichen ganz gut gemacht. 5 Detektivabzeichen für 5 Detective Boys Mitglieder, also für jedes Mitglied ein Abzeichen. Und ja, dann fangen wir auch gleich damit an, nachdem jetzt erstmal die aktuellen Anime-Episoden durchgesprochen werden. Na, Christian? Ich bin dafür zuständig. So, also das letzte Mal habe ich ja auch die ersten beiden Episoden vom Kobayashi-Fall durchgesprochen, und da hat es eben so geendet, dass Kobayashi alleine in der Schule war und da anscheinend jemand aufgelauert auf sie und sie eine Falle gelockt hat, und das Ganze hat relativ geschickt geendet und wirklich überraschend. Also ich weiß nicht, entweder ich habe dabei vom Kopf her geschlafen, aber echt überraschend war dann das nicht Kobayashi, sondern Sato, was eigentlich voll nahe liegt, und hat eben ausgewichen und den Täter eben überführt und eben überwältigt, dann konnte das eben gut lösen. Und ja, also ich hatte es irgendwie gewundert, aber eigentlich ist das liegt das total nahe. Und dann was ganz Neues bei den Episoden, jetzt ist das so ein Überhang, also in der gleichen Episode hat nämlich dann in der Mitte der Episode noch der nächste Fall angefangen und hat dann quasi übergeleitet. Und dann hat man dann eben gemerkt, aha, jetzt geht's um Kaido Kid. Also Kaido Kid hat wieder einen Brief verschickt und tut jetzt Kirins Horn oder so heißt es genau. Genau. Ja, und den möchte eben stehlen, und das dann geht dann eben in der nächsten Episode dann so weiter, und auf jeden Fall das sind der Episode 586 dann, und ja, auf jeden Fall hat sich da wieder unser wie heißt der mit anderem Vornamen Jiro Kishi oder so, ich weiß nicht, die genau, Die Stimmt, ja, immer das die stimmt. gleichen, die kennt ja jeder. Liebe Kishi Suzuki. Ja, der auch im Film 14 dabei ist, genau. Das war jetzt kein Spoiler, hoffe ich. Ist ja in allen Trailern drin. Und ja, der hat sich wieder was ganz Tolles einfallen lassen, nämlich in einem verschlossenen Raum. Da sind ein paar Fenster drin, die verschlossen sind und vergittert sind und so weiter. Und in dem Raum sind an den Ecken vier so kleine so Stämme oder ba so, und mit so Kisten drauf eben. Und da muss die muss man eben alle vier in der richtigen Reihenfolge aufschließen, damit eben der Sicherheitsmechanismus in der Inner im Inneren des Gebäudes greift und eben dann geht so eine Säule auf und dann ist eben da so eine Statue von so einem Drachen und dann ist eben Kirins Horn daran befestigt. Also und also ein sehr ausgeklügelter Mechanismus. Und umso mehr wundert es einen dann, dass Kaito Kid es wieder schafft, anscheinend zumindest. Also man weiß es ja nicht, ob es Kaito Kid ist oder. Ja, ich weiß es schon. Ich Ich weiß sage aber es mal nicht. nichts. Ich weiß es nicht. Also ich habe wirklich bloß so weit geschaut, wie es ich jetzt erzähle. Und auf jeden Fall, dann geht auf einmal. Also die Detective Boys sind vor Ort diesmal und die sind richtig die Stars und werden im Fernsehen gezeigt und aufgrund des Schreibens hat Hirokishi Suzuki außer den Reportern, was eigentlich dumm sind, dass er Reporter und noch Security einlädt noch mit dazu, hat er Ja, das außer ist ja, weil er seinen Sieg feiern will. Er wollte ja auf der Nummer 1 seinem Titelblatt sein. Deswegen versucht er überhaupt Kaito Kid zu fangen. Und deswegen muss natürlich ein Reporter-Team dabei sein, damit die seinen Sieg festhalten. Deswegen. Aber es ist eigentlich sinnlos. Also, hast schon recht. Okay, das trägt dann zur Persönlichkeit eben von ihm bei, dass er da sehr stolz drauf sein kann. Genau. Ja, und auf jeden Fall, das, und dann ansonsten nur Detective Boys aufgrund des Ankündigungsschreibens hat die Hirokishi Suzuki eben gemeint, dass Kaito Kid Angst vor Kindern hat oder sowas, oder das. Nee, genau, er hat eben dann heraus gemeint, genau, Kaito Kid kann sich eben nicht als ein Kind verkleiden, was eigentlich wirklich schlau ist, ne, also, wenn er da nur Kinder drin hätte im Raum. Dann wäre das wirklich gut, aber leider hat er ja noch die Reporter und die Security dabei und er selber ist ja auch kein Kind, also er könnte ja auch Kaido Kid eigentlich sein. Und auf jeden Fall, wie es dann so ist, geht dann eben das Licht aus, wie schon so oft, also es ist nicht gerade einfallsreich, es geht dann einfach der Stromausfall wieder und dann wird eben Conan mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt und ja, und Kirins Horn ist dann auf einmal weg. Wieder Komisch, wo ist das verschwunden. bloß? Also, egal wie ausgeklügelt der Sicherheitsmechanismus anscheinend und die Detective Boys passen ja auf, aber anscheinend schafft Kaido Kid alles. Und ohne Conan kann man natürlich schlecht identifizieren, wer der Täter ist. Und natürlich unser Kommissar Nakamori, was will er natürlich machen? Weil dann das Fenster war nicht offen, während dunkel ist, und dann, also das Fenster war dann eben offen und da ist dann eben so ein Schneesturm oder so reingekommen, haben wir gesehen, und dann hat er eben, unser Kommissar Nakamori gemeint, eben Kaido Kid ist entkommen und ist schon lang weg, ne? Und wollte dann eben erstmal für den Jungen, also für Conan, Krankenwagen rufen und eben seinen Leuten befehlen, Kaido Kid zu verfolgen, was eigentlich völlig sinnlos ist, da der Raum abgeriegelt ist und warum sollte man den unnötig öffnen, weil Kaido Kid muss ja innen sein im Raum. Also Nakamori ist da immer nicht so eine Leuchte. Das habe ich schon des Öfteren festgestellt und ja, auf jeden Fall. Aber das hat sich zum Glück verhindern lassen und es war dann alles noch gut und jetzt sind alle noch in dem Raum festgehalten und ja, hoffentlich wird Kaido Kid gefangen genommen und hoffen wir mal und schauen, ob Conan wieder erwacht und vielleicht Kaido Kid wird. Aber dann in der Vorschau sieht man, dass eben Ei anscheinend den Kaido Kid enttarnt, also es wird nochmal ganz spannend, also was man dann in der Vorschau gesehen hat, also da freue ich mich jetzt auf den Nächst auf die nächste Episode und ja. Und dann als nächstes was noch so für Episoden kommen, also wie ich gerade schon angekündigt habe, muss es natürlich Kaido Kid muss ja irgendwie zu Ende gehen, der Fall. Und Ja. ansonsten ja, das genau ist am 11. September kommt es, wenn ihr schon den Cast in den Ohren habt und den Cast hört eben, dann ist nämlich schon der erschienen, die Lösung des Falls, und danach ist es ein Filler, glaube ich zumindest. Und danach kommt dann wieder ein zweiteiliger Fall, und der in Band 68 drin ist. Und ja, also ich finde es ziemlich gut, dass da nur ein Filler drin ist. Und wir hatten jetzt wirklich schon eine lange Phase von relativ guten Folgen, die eben an der Handlung dran beteiligt sind und Gutes machen. Und also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ja, ich kann noch mal sagen, also bei der Filler-Episode hoffe ich mal, dass sie nicht das von Episode 582 fortsetzen, sondern da mal was Neues ausdenken und vielleicht auch was Sinnvolles oder irgendwas, was ja ein bisschen mehr mit Detective Conan zu tun hat. Und in Episoden 589 und 90, dazu habe ich den Manga schon gelesen, da geht es dann mal wieder um Kogoro und Eri, also diese Beziehung da auch wieder. Das ist jetzt so eine Phase, die kommt die ganze Zeit, wo es jetzt einfach nur so um ja, so Liebessachen geht, das findet aber auch irgendwann ein Ende und dann, ja, die Episoden kommen dann bis Ende September alle noch raus und Anfang Oktober kommt dann wahrscheinlich der zweite Teil von der schlimmste Geburtstag, wie das übersetzt heißt, von Eri und Kogoro. Ja, das denkt Ja. man sich einfach, das muss ja sein. Also wenn da der erste Teil kommt am 25. September, dann denke ich mal, dass die Woche drauf schon der zweite ist. Also. Ja. Oder die packen dann noch eine remasterte Folge rein, aber das glaube ich nicht. Das machen, weil sonst wäre ja die Handlung darauf aufgebrochen. Das haben die, glaube ich, bisher Nee, noch das nie machen die, gemacht. glaube ich, nicht. Also das weiß ich nicht. Also wir denken es zumindest, und falls es anders ist, wir informieren euch natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, wir sollten jetzt nochmal die neuen Folgen bewerten mit unserem neuen Bewertungssystem. Das haben wir ganz vergessen. Also ich kann ja mal anfangen, über die Episode 585 meine eigene Meinung kundzutun. Ja, dieser Kobayashi-Fall, ich denke mal, davon gibt es in Zukunft noch viele, ich weiß es ja. So ein ähnlicher Fall kommt noch. Und das wurde dann da ziemlich viel abgeklopft. Und vor allem das Ende dieser Episode finde ich auch nicht ganz gelungen, wo dann, wo Christian schon meinte, dass es dann halt so schnell fast geht und da auf einmal der Täter überführt ist. Mir gefallen diese Überführungen auch immer nicht, wo man dann den Täter direkt stellt, sondern mir gefällt es dann eher, wenn man den Täter so mit Beweisen überführt und nicht da irgendwie noch bei der auf frischer Tat ertappt oder sowas. Das ist irgendwie für mich keine richtige Auflösung des Falls. Und ja, ich gebe da einfach mal 3 von 5 Detektivabzeichen. Also ich sehe das jetzt, mache ich mal weiter. Ich sehe das als Geschmackssache. Also ich mag das dann so, wenn da wirklich eine Gefahrensituation dann noch kommt nach dem Mord und eben nicht die ganze Folge lang oder mehrere Folgen lang trocken ermittelt wird. Also ich fand es schon echt gut und fand es spannend, und mich hat es eben dann verblüfft am Ende mit Sato, und also ich kann der Folge eigentlich 4 von 5 geben, und da ich nicht weiß, was danach kommt, also es habe vielleicht gerade das erste Mal, dass dann noch Kobayashi später noch, dass die dann noch voll ausgeleiert wird anscheinend und dann noch mehrere Sachen Ja, leider. kommen. Und also bis jetzt ist es ja für mich was relativ Besonderes, dass da wieder Kobayashi und Shiratori weitergeführt wird, weil so oft war es jetzt noch nicht, und also ich würde 4 von 5 geben, und ja, ich fand's schon gut. Okay, dann kommen wir mal zur Episode 586 mit Kaido Kid. Ja, der Fall, der gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Auch diese, es gibt eigentlich innovative und neue Gesichtspunkte mal mit diesem abgeschlossenen Raum und den Detective Boys. Die Detective Boys bekommen übrigens eigene Kleidung oder so einen eigenen, ja, wie nennt man das denn? So eine Jacke, wo ihr Logo, wo DB draufsteht für Detective Boys. Das ist auch auf Band 68 vorne drauf zu sehen. Oder 69, 68, glaube ich. Wurde danach aber, glaube ich, nie wieder getragen. Aber auf jeden Fall ist das sehr innovativ, wie ich finde. Und auch, dass mal Ei da ein bisschen mit Stärke involviert ist und da auch den Fall ein bisschen zu lösen versucht, nachdem Conan da niedergeschlagen oder mit dem Elektroschocker da niedergeschockt wurde. Was weiß ich denn? Ja, ich finde die Episode sehr gut eigentlich, aber ja, Kaito Kid-Fälle interessieren mich nicht wirklich so, aber das ist schon ein sehr, sehr guter Kaito Kid-Fall, auch wenn der jetzt meiner Meinung nach ein bisschen zu oft kommt, deswegen gebe ich einfach mal 4 von 5 Detektivabzeichen und Connens Detektivabzeichen gebe ich nicht, der liegt ja am Boden. Das. Ja, Christian. Gute Erklärung. Also, wie Philipp schon gesagt hat, eigentlich ist es ganz gut, dass man Korne im Boden legt. Irgendwie ist dann das Ei wirklich stärker beweist dann und anscheinend geht es dann richtig los dann in der nächsten Episode. Da macht sie anscheinend wirklich in Love Kaido Kid. Und ansonsten finde ich es eigentlich schon ganz gut und spannend, aber irgendwie ist es zu offensichtlich, dass Kaido Kid es dann wieder schafft und irgendwie Stromausfall ist und dann wieder alles schafft. Also bis jetzt wirkt es ein bisschen, wir sind überzogen und Kaido Kid wird zu stark dargestellt irgendwie wie jetzt. Und also ja, eigentlich bin ich voll der Fan von Kaido Kid Fan, aber die Begegnung zwischen Conan und Kaido Kid ist dann wohl doch immer so ein Spannungsfaktor. Und ja, naja, dann geben wir halt mal 3,5 muss ich geben, weil ich kann mich nicht entscheiden. Ein halbes, wie erklärst du dir das? 3,5 im Das kann ich fast nicht machen, oder? Da gebe ich Wessen mal. Detektivabzeichen muss halbiert werden? Ja, also, das funktioniert es leider nicht mehr, aber ich gebe trotzdem 3,5 von 5 Abzeichen. Ja, ich glaube mal, die kommenden Episoden, die sollten wir jetzt nicht mit solchen Detektivabzeichen bewerten, das wäre irgendwie sinnlos. Die erscheinen ja erst alle noch und ich will mir jetzt hier nicht schon vorher die Meinung sagen dazu. Ich weiß ja nicht, wie die das im Anime umgesetzt haben. Okay, wusste ich vorher auch nicht. Also die Filler-Episode, ich denke mal, die ist nicht ganz so sehenswert wie die anderen. Aber der Fall danach mit Eri und Kogoro, den sollten wir auf jeden Fall angucken. Da kann ich jetzt schon mal so. Ja, die sollten wir auf jeden Fall angucken, das da kann ich schon mal erzählen. Ich will es hier nicht spoilern, das werdet ihr alles noch hier bei uns im Concast erfahren, was da passiert. Ja, ich denke mal, soweit zu den Anime-Episoden. Machen wir mal weiter mit den neuen Endings und Openings, die jetzt hier in der letzten Zeit schon erschienen sind. Da fangen wir gleich an mit dem neuen Ending, das ist das 36. Und ja, wie es anders kaum sein kann, kommt das mal wieder von Mai Kuraki, die ja auch schon das 29. Opening gesungen hat, wo wir gleich noch zukommen werden. Und das neue Ending, das den Titel trägt Tomorrow is the Last Time auf Englisch. Ich denke mal, dass sie auch wieder auf Englisch singen wird. Und ja, damit wird dann Hello, Mr. My Yesterday abgelöst und ja, das Ending wird das erste Mal zu Beginn von, nee, am Ende, das ist ja ein Ending, am Ende von Episode 588 gesendet werden. Das ist dann diese Filler-Episode, da muss man mal gucken, wie das dann da ankommt. Ja, ich erlaube mir mal noch kein Urteil davon, wird ja erst noch kommen, aber dass es von Mai Kuraki ist, ist irgendwie, ja, ein bisschen langweilig mittlerweile, aber ja, mal schauen, was draus wird. Hast du noch eine Meinung dazu? Naja, ich kenne es noch nicht, also ich kenne das dann immer erst, wenn es erscheint immer. Und ja, aber ich finde es gut, dass es das aktuelle Ending ablöst, weil ich mag das nicht. Also viele finden es sehr gut und so weiter, aber Ich auch, ich finde das Hammer. ja, das siehst du mal. Damit ist das alte Ending übrigens auch das zweit am längsten, oder wie sagt man das? Das wird am zweitmeisten gespielt, so sage ich das mal. Also, das ist ja in der Rangliste schon ziemlich weit oben und das wurde jetzt auch Zeit, dass es nochmal abgelöst wird. Einmal mehr hätte es noch gesendet werden müssen, dann wäre es auf Platz 1, also gleichzeitig mit dem anderen. Ich weiß jetzt nicht, welches das ist. Egal. Habe ich mal irgendwo gelesen, ich glaube bei uns im Newsblog. Ja, dann kommen wir mal zu Opening 29, Summertime Gone. Wie ich schon erwähnt habe, ist der Interpret Mai Kuraki. Und das wurde ab der Episode 583, glaube ich, gesendet. Und die Single erschien am 31. August in Japan. Und ja, also ich finde das Lied eigentlich richtig gut. Endlich mal nach Opening 22 und 23, die ja mit meinen Lieblingsopenings sind. Ja, okay, die ganz früheren lasse ich jetzt mal außen vor. Aber 23 war bei mir wirklich das Letzte, was ich so wirklich richtig gut fand. Und jetzt kommt mit Summertime Gone auch mal wieder ein schönes Ending, muss ich sagen. Opening, jetzt sind wir bei den Openings. Ein schönes Opening. Und ja, also ich kann da. Ich gebe da einfach mal die volle Detektivabzeichen. Also alle fünf. Das ist Ja, das ist momentan eins meiner Lieblings-Openings und ich hoffe, dass es auch so bleiben wird. Ja, Christian, hast du das Opening auch schon gehört? Ja, ich hab's schon gehört, also. Und ich find's ja schon ganz gut irgendwie, aber ich finde es halt irgendwie so, dass ein Ohrwurm ist und voll genial ist und so weiter. Es ist solide, aber ich brauch's nicht, also gab's schon bessere, finde ich. Und ja, 3,5 kann ich jetzt fast nicht geben. Sagen wir 3. 3. Drei? Oh Mann, das ist ja. Na, Ziemlich egal. schlecht. Ja, du hast wohl andere Openings, die du lieber magst. Und Maikuraki magst du ja wohl auch nicht. Dann wird das ja auch bei deinem Ending nicht ganz so. Übrigens ist das Lied auch schon auf Platz 4 in den japanischen Charts gelandet. Und hat sich eigentlich ziemlich oft verkauft. Und ja, nachdem Maikuraki letzter Zeit immer schlechtere Titel, also in den Charts, die sind immer weiter unten gelandet und jetzt hat sie mal wieder ein richtig gutes. Also da, das freut mich auch, dass sie da mal wieder einen Aufschwung erlebt. Vielleicht auch mit Detektiv Conan. Ja, dann haben wir noch eine weitere Meldung und zwar beendet Rina Aiuchi oder wie auch immer man das ausspricht. Ich bin kein Japaner, ich kann auch kein Japanisch. Ihre Karriere, das hat sie bekannt gegeben auf ihrer Website, glaube ich. Ja, eigentlich ziemlich schade, denn sie hat auch schon diverse Titel für Detective Conan gesungen, die auch schon in Deutschland ins Deutsche übertragen wurden. Da waren zum einen I Can't Stop My Love for You, Ich kann nichts dagegen tun, ist die deutsche Variante. Und dann natürlich auch noch Start und 100 Mono Tobira. Das mit, wie heißt denn die deutsche Variante dazu? Ich meine irgendwas mit 100, irgendwas. Ihr wisst schon, was ich damit meine. Ja, und zuletzt war sie auch mit ihrem 27. Opening Magic wieder bei Detective Conan einige Zeit zu hören in Japan. Ja, ich finde es eigentlich ziemlich schade, dass sie ihre Karriere beendet hat. Ich hätte mir noch gut weitere hochklassige Titel von ihr vorstellen können. Also, ja, das tut mir, finde ich richtig schade, aber ja, was soll man machen? Ich respektiere natürlich ihre Entscheidung und na, da gebe ich mal kein Urteil zu ab, von wegen Detektivabzeichen null. Na, ist ihre Entscheidung. Mir ist es auch völlig egal eigentlich, ob irgendeine ehemalige Opening-Sängerin oder sowas aufhört. Nee, also das stört mich nicht als Conan-Fan. Denn wenn ich Mangas liest, dann höre ich die sowieso nicht, die Openings. Aus einem guten Grund, weil das Medium Papier kann das nicht so. Und ja, also, nee. Es gibt bestimmt dann wieder hunderte gute Sängerinnen, die man da einfach nehmen kann. Und außerdem, wer weiß, ob sie die Texte schreibt und nicht irgendein Manager oder sowas, der dahinter steckt oder Komponist oder ihr wisst schon, was ich meine, so Symbolen eben. Und ich glaube, dieses austauschbar, die Opening- und Ending-Sängerinnen da. Jupp. Ja, mal eben was trinken. ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal weiter zu den neuesten Kapiteln, die ich ja noch euch nicht unterschlagen will. Da geht es dann gleich mal los, nachdem wir im letzten News-Podcast vor 2 Wochen ja schon die ersten drei Kapitel, glaube ich, besprochen haben vom Fall in London. Geht es jetzt um das Kapitel 746, das auch weiterhin in London spielt. Ja, ich habe nur die Hälfte des Kapitels bisher so wirklich gelesen. Den Rest habe ich mir einfach mal aus der Inhaltsangabe hier bei uns im Wiki geholt. ich bin auch irgendwie momentan nicht ganz so dran bei diesen aktuellen Handlungen, muss ich mal ehrlich eingestehen. Ich habe da irgendwie momentan ein bisschen was verpasst. Und der Fall, ja, ist mir auch ein bisschen Sherlock Holmes-lastig. Ich weiß nicht, weil ich die Filme nicht gesehen habe, hänge ich da ein bisschen hinten dran jetzt. Oder ich bin gerade dabei, die Filme zu gucken, die Bücher. Muss ich mir wahrscheinlich auch irgendwann nochmal reinziehen. Ja, es geht los in Kapitel 746 damit, dass Shinichi bei Professor Agasa untergetaucht ist und ja, dann versuchen sie ran und Kogoro davon ihn zu überzeugen, dass Conan mit einer Erkältung im Bett bleiben muss. Und dann gelingt es Conan, Ran und Kokoro raus zu befördern, also nach London, wo sie dann versuchen, den Fall zu lösen. Dabei gehen sie eigentlich sehr geschickt vor, muss ich sagen. Also, die schaffen es mit Hilfe des Textes, den sie als Morddrohung bekommen haben, an diverse Sehenswürdigkeiten zu gelangen, wo sie dann weitere Hinweise bekommen, also immer jeweils einen Buchstaben. Und dann werden sie immer weitergeschickt von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit und irgendwann haben sie dann einen Satz zusammen, der lautet dann Satan. Ja, damit endet dann auch eigentlich Kapitel 746 und dann geht's gleich nahtlos weiter in Kapitel 747. Ja, da trifft dann erstmal Ran auf Apollo Glass, den ja einige von euch sicherlich schon kennen werden. Das ist nämlich dieser kleine Junge, mit der die Drogen da bekommen hat und nach Holmes gesucht hat. Ja, dann haben Ran und Kogoro das Wort Satan entschlüsselt und melden sich dann bei Shinichi, der zusammen mit Professor Agasa im Hotel ist und dort im Internet recherchiert bezüglich des Falls. Und dann stößt er auf einen Online-Stadtplan, wo er dann entdeckt, dass es irgendwas mit dem Schloss Elephant and Castle zu tun haben könnte. Also es gibt ja in der Mordandrohung die Zeile Long-Nosed Wizard. Und das ist dann eben ja ein langnäsiger Zauberer, glaube ich, übersetzt man das. Und langnäsig ist dann eben, ja, hat was mit Elefanten zu tun und dann Wizard, Castle, ja, da kann man so ein bisschen Verbindungen zu finden. Und ja, dann begeben sie sich dorthin und dann treffen sie auf einen Vertreter, der hat einen Koffer bei sich und darauf steht dann Identity und das ist eine Anspielung auf einen Fall bei Sherlock Holmes, A Case of Identity. Ich kann damit jetzt nichts verbinden, weil ich das nicht gesehen habe und nicht gelesen habe. Auf jeden Fall kommt damit das Lösungswort Satan durcheinander, weil da nämlich ein U als Buchstabe steht. Ja, und dann ja, fragen sich die natürlich alle, was das dann mit dem U auf sich haben könnte. Und übrigens ist Conan. Also Shinichi ist auch schon wieder zu Conan geworden, also das Gegengift hat nicht angehalten und der ist jetzt wieder Conan und kommuniziert über Stimmtransposer oder Stimmtransponder oder Stimmverzerrer mit Ran und Kogoro. Und dann gelingt es letzten Endes doch noch Conan, einen weiteren Buchstaben zu finden, nämlich ein R, das auf Professor Agasas Tasse zu finden ist. Und dadurch erhält Conan dann das Wort Saturn. Das ist wieder eine Anspielung auf die griechische oder römische Mythologie oder ägyptische oder weiß ich was. ja, es gab ja schon mehrere Anspielungen darauf und Saturn ist jetzt wahrscheinlich das finale Lösungswort. Und dann hört sich das natürlich so ähnlich an wie das japanische Saturday für Samstag. Und da gibt es dann irgendwelche Verbindungen und das wird dann wahrscheinlich im nächsten Kapitel noch geklärt werden. Auf jeden Fall treffen Ran und Kogoro auch noch auf einen Mann, der im Hintergrund zu sehen ist, der sieht so ein bisschen nach Täter aus. Und da dürfte man dann gespannt sein, was dann weiterhin passiert. Auch mit Conan und Ran. Ja, ich gehe dann mal direkt zu den Bewertungen über. Also Kapitel 746 hat mich jetzt nicht sonderlich überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Also da sind ziemlich viele ja, für mich störende Aspekte drin, die mir nicht so gefallen haben, da habe ich auch am Ende auch aufgegeben, das zu lesen. Wer Sherlock Holmes kennt und alles davon und so weiter, der wird das mögen, aber ich gebe da einfach mal, ja, 2 von 5 Detektivabzeichen. Also, mir gefällt das persönlich nicht so, aber ich werde es natürlich noch komplett lesen, wenn es dann wahrscheinlich in Deutschland hier irgendwo ist. Also, das ist auch wieder so ein Fall, den ich mal abbrechen muss, ehrlich gesagt. Obwohl es eigentlich so spannend ist, aber ich werde dann wahrscheinlich im Wiki weiterlesen, wie es dann geht. Da haben wir jetzt ein paar neue Benutzer, die sich ziemlich um die aktuellen Ereignisse kümmern. Ja, Kapitel 747 ist dann schon ein wenig besser, auch wenn ich es noch nicht gelesen habe. Der Inhalt, der spricht mich sehr an. Und auch wenn es da wieder einige Verbindungen zu Sherlock Holmes gibt, muss ich sagen, dass es eigentlich ziemlich gut ist. Und auch die Hinweise sind ziemlich gut und intelligent verstreut. Und dass der Mörder da auftaucht, hebt die Spannung nochmal ein bisschen. Ja, da kann ich da mal 4 von 5 Detektivabzeichen geben, so als, ja, ja, 4 von 5 Detektivabzeichen sind gut, das kann ich geben. Okay, Christian, hast du auch noch ein paar Detektivabzeichen zu vergeben? Ich hoff's. Also, die Entwicklung des Falls allgemein, also am Anfang war es recht vielversprechend. Wir haben ja schon darüber spekuliert, ob vielleicht die Organisation so am Werke ist. Und, aber der ganze Fall reduziert sich irgendwie auf irgendwelche Anspielungen auf Sherlock Holmes und so weiter. Und ich weiß nicht, mir gefällt die ganze Entwicklung nicht so ganz. Und ich hätte irgendwie mehr erwartet von dem Ganzen. Und ich weiß nicht. Das neueste Kapitel ist 400, 700. Hilf mir mal kurz. 46. 700. Nee, 747, das, was du schon angesprochen hattest. Ach so, das ganz Neueste. Das ganz neueste. Das habe ich natürlich noch nicht geschaut, weil ich muss immer auf die englische Übersetzung warten. Ja, die ist auch noch nicht raus. Da steht es bisher nur bei uns im Wiki. Da habe ich auch So. das gelesen. Ja, und ich überfliege das sowieso mal bloß so kurz. Aber die ganzen Anspielungen machen das Ganze natürlich zu einer schweren Lektüre und gerade wenn man als Deutscher auf Übersetzungen und dann im Anime Subs angewiesen ist, ist es halt echt schwierig zu verstehen und zu verfolgen. Und wenn man dann noch nicht, sich mit Sherlock Holmes nicht so ganz auskennt oder noch gar nichts von Sherlock Holmes geschaut hat und gelesen hat, dann ist es natürlich extrem schwierig, da irgendwie an der Handlung irgendwie was zu finden und was an hält dran oder so. Und ja. Hast du die Filme schon gesehen oder Nein, die ich habe Bücher keinen gelesen? Film und keinen Okay. Buch gelesen. Und das, weiß nicht, wollte ich auch nicht, will ich auch nicht. Und ja, also da kann ich wirklich bloß jetzt zwei Detektivabzeichen geben. Schade, aber so ist es leider. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn dann weiter nichts ist, dann sollten wir uns vielleicht langsam mal ins Outro begeben hier heute. Ist ja eigentlich ein relativ kurzer Cast, nehme ich mal an, weil wir hier auch hier nur die aktuellen News besprechen und kein so wirkliches Hauptthema haben. Dafür boten sich bei den aktuellen Ereignissen diesmal irgendwie nichts an. Ja, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen willst oder. Ja, also ich finde, wir haben das jetzt schon relativ lang gemacht. Also jetzt sind wir relativ ausführlich die aktuellen Sachen durch und das können wir schon ab und zu machen. Also ich weiß nicht, wie es die Zuschauer finden. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ihr werdet immer gehört und über Feedback freuen wir uns immer. Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn ihr euch uns abonniert auf iTunes oder was ich was, uns RSS-Feed da irgendwie sowas, was ich denn, wie ihr uns immer hören könnt. Ja, es würde uns sehr freuen. Und ich würde sagen, damit begeben wir uns dann jetzt mal ins Outro und reden dann noch ein bisschen und beenden den Cast für heute dann offiziell. Also, dann hören wir uns gleich im Outro. Willkommen im Outro. Ja, hast du noch ein Thema fürs Outro? Du wirst es erahnen. Bestimmt die Konichi oder Sehr gut erkannt, also. was? Ah, ich bin gut. Wir hätten ja einen Sondercast machen können zu Konichi oder sowas, aber Philipp nimmt ja leider nicht teil an der Konichi. Nein, ich hab auch keinen Goldesel zu Hause, bei mir zu Hause, der mir hier immer Geld ausspuckt. Das ist. Nein, komisch. Okay. Und ja, aber ich glaube, das machen auch andere für uns. Da machen wir jetzt mal Werbung für unseren Partner Otaku Times. Die machen da garantiert ein paar Casts und ja, aber morgen auf jeden Fall, da bin ich dort übrigens. Oh. Ich will doch was sagen. Wir haben einen neuen Partner. Der VisaCast ist unser neuer Partner. Den habe ich ganz vergessen. Tut uns leid. Ja. VisaCast, was ist das? Das ist ein Podcast über Pokémon. Also hast du wahrscheinlich noch nicht gehört, aber die berichten immer ausführlich und ja, interessant über Pokémon höre ich auch selber rein. Also alle 2 Wochen erscheint ja eine Ausgabe und die machen auch diverse Sondercasts, die ich sehr gut finde. Zum Beispiel, jetzt gab es gerade einen Videocast zur Animagic oder Animagic oder so, wie auch immer man das ausspricht, 2010, wo die dann ein paar Videos zusammengeschnitten haben und nett kommentiert haben. Also, ja, wer da Interesse hat, sich mal was über Pokémon anzuhören oder auch generell ein bisschen was über Anime und so, der ist beim VisaCast immer gut aufgehoben. Kann ich hier ein bisschen Werbung machen. Also, die sind jetzt auf jeden Fall unser Partner neben Otaku Times. Freut uns natürlich sehr, dass wir einen neuen Partner haben. Ja, das ist schon gut, Okay. also. Ja, und ja, morgen ist dann übrigens auf der Konichi, also ich bin ja morgen dort und den Zumindest also bis abends, aber nicht bis tief in die Nacht, wie die leider läuft, also wie die Konichi läuft. Aber vielleicht nächstes Jahr ein paar Tage mehr, wenn ich da Zeit finde. Und auf jeden Fall morgen ist da um 15 Uhr ein Detektiv Conan Treffen. Also ich weiß nicht, ob es von D. Conan ist. also von dieser Seite da ist. Und auf jeden Fall habe ich es auf Animax gesehen, dass da ein Treffen ist, und vielleicht schaue ich mal vorbei, und da sollen auch Detektiv Conan Cosplayer kommen. Also wenn ich da ein paar Bilder finde, dann kommen Mach die auf Werbung jeden für Fall. den Conan Cast. Ja, das sowieso. Dann finde ich bestimmt den einen oder anderen, das ein oder andere Bild, was dann, weiß ich nicht, vielleicht sogar ein News-Ding auf die News-Seite landen könnte, und weiß ich nicht. Also ich schau mal, ob ich da was finde, und es ist bestimmt auch gut, Conan-Fans zu treffen, aber die sind ja anscheinend nicht im Wiki engagiert und nicht im Forum, also dann ist es wahrscheinlich nicht mal lohnenswert. Also, aber es gibt natürlich auch noch mehr Sachen als Conan, was man da sehen kann, weil von Conan gibt es relativ wenig zu sehen, außer anscheinend eine Videoshow oder sowas, Trailershow zum Film 13, was da, was auch morgen ist. Ansonsten gibt es halt nichts zu sehen. Ein RTL 2 Stand gibt es auch, aber ich bezweifle, dass da Conan dran sein wird, sondern vielleicht nächstes Jahr, wenn es nächstes Jahr läuft, dann Conan. Tut's nicht. Gibt's nicht? Was weiß ich denn? Also ich glaube nicht, dass das laufen wird. Es sind ja weiterhin die Spekulationen da im Umlauf, aber sonst hätten wir ja hier im Newscast darüber berichtet, wenn es nicht laufen würde. Also, aber die, ich glaube, also meine persönliche Meinung ist, dass es nicht laufen wird. Wäre natürlich schön, aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Da müssen sie zu viel schneiden. Und ach ja, das war ja übrigens auch bei die erste Pokémon-Staffel läuft jetzt ja wieder. Jetzt sind wir wieder bei Pokémon. Und da schneiden sie auch wieder heftigst rum bei RTL 2. Angeblich, weil die so gute Werbepartner haben und die so gut zahlen. Und wer will sich natürlich die Werbeeinnahmen entgehen lassen? Und dann haben sie sich gedacht, zerschnibbeln die mal die ganzen Animes. Und es sind natürlich Vermutungen, aber ja, ich hoffe mal, dass die, wenn die Detektiv Conan ausstrahlen sollten, dass sie dann nicht da alles wieder zerschnibbeln und kaputt machen und ach, ja, da hoffe ich lieber, dass es gar nicht läuft. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt Klingeltöne hier. und Logos dann am besten noch unten drin und ständig Werbeeinblendungen. Das gibt's ja nur bei Viva und MTV oder so. Naja, war Ja. ja früher. Ich erinnere mich, als ich es als Kind immer geschaut habe, dann waren ja da wirklich dann immer, wie ich es angefangen habe, langsam mit diesen Yamba und sowas und Zed und keine Ahnung. Dann waren dann auch bei Conan dann oft immer so Klingeltöne oder sowas, die Melodie oder so auf dem Handy und keine Ahnung, also. Ja, du bist ja schon ein bisschen älter als ich, da kann man. Du hast das da alles miterlebt, wie es früher war. Ich bin ja schon praktisch mit diesen Klingeltönen aufgewachsen. Nein, Scherz. Aber so in etwa. Ja, also, Ja. aber dieser Kommerz, wie auch bei Pokémon-Werbepartnern, das ist eigentlich ganz normal. Also, wenn man in Japan sieht, auch der Merchandise und so weiter, also eigentlich ist das ja gut, finde ich, Am für Ende uns Japan der tut es ja gut. Episoden immer. Kurano Sponsano Tekiode oder wie es heißt. Yo, Ja, mit also. McDonald's und so Kack. Ja. Und vergiss auf jeden Fall nicht mein Poster bei der Konichi da. Ich habe dir übrigens das schon geschickt, ne? Ja, Die habe ich schon E-Mail. alles ausgedruckt. Ich nehme vier Okay, das Posters ist mit von gut. dem Stand. Vielleicht. Naja, ich werde dann sowieso mit Bilder posten und so weiter. Also wenn du morgen online bist, dann siehst du sowieso immer alles. Facebook, ja. Ja, Facebook. Ich habe jetzt ein Programm, da wird es automatisch auf Facebook, Twitter und wie heißt es, Foursquare und alles Mögliche weitergeleitet. Es wird schwer sein, die Bilder Naja. zu übersehen. Eiskalt Ja. spammt er uns hier zu. Ja, ich freue mich schon echt auf morgen, und ja, so. Dann muss ich schauen, genau, dann muss ich den Cast auch noch heute Abend wahrscheinlich schneiden, was ich sonst nicht mehr dazu komme, und ja. Und gibt's noch was von der Community zu sagen? Ja, dass es die größte Messe ist und Convention ist in Deutschland, was mit Anime und Manga zusammenhängt, aber das wird wahrscheinlich schon jeder wissen, und dass Conan-mäßig nichts sonst mehr zu sagen gibt. Ach ja, genau. Wir sind ja auf der Frankfurter Buchmesse. Bis jetzt ist es noch inoffiziell, aber also es wird bestimmt noch offiziell. Nein. Und nee, wird's nicht. Aber wir können ja im Conan-Cast dann mal drüber sprechen oder sowas, wenn wir dann auf der Frankfurter Buchmesse waren, und vielleicht lässt sich da der ein oder andere Conan-Fan oder Conan-Cosplayer finden, und wie hoffentlich morgen dann. Ja, irgendwas wollte ich zur Buchmesse noch sagen. Ach ja, ich bin auf jeden Fall auf der Buchmesse anwesend und werde dann auch, ich denke mal, wir werden dann auch irgendwann nochmal so einen Treffpunkt oder so irgendwo hinschreiben für alle Hörer, die uns dann mal treffen wollen, wenn wir überhaupt Hörer haben. Nein. Für alle, die uns dann mal treffen wollen, die können dann gerne vorbeikommen und wir sind auch nicht verkleidet, also ich nicht, und nicht vercosplayed oder wie auch immer man das nennt. Könnt ihr uns mal treffen und auch ansprechen, wenn ihr uns auf der Buchmesse seht. Ich weiß ja Vielleicht nicht, ein ob ihr bisschen wisst, wie wir Ansteckung. aussehen. Na, schauen wir Schwierig. mal. Ihr werdet auf jeden Fall noch in den kommenden Ausgaben informiert, was wir dann da machen und wie und wo. Auf jeden Fall sind wir am Samstag da alle anwesend. Also haben wir ein inoffizielles User-Treffen. Und ja, schauen wir mal. Ja, genau, ich wollte noch was sagen. Wir brauchen doch mal Colin Cast oder zumindest T-Shirts vom Wiki. Also, das finde ich, brauchen wir schon mal. Ja, das habe ich auch schon. Bei uns im Forum gibt es eine geheime Zentrale. Da habe ich das schon mal angesprochen, aber irgendwie ist das nicht auch so viel Rückmeldung oder positive, wie nennt man das denn, Resonanz gestoßen, sondern da haben sie eine ganz viele skeptisch dagegenüber geäußert. Aber ich finde es eigentlich eine gute Idee, wenn man zum Beispiel irgendwie ein T-Shirt oder so mit Detective Conan Wiki vorne drauf. Muss ja auch nicht mal irgendwas mit Detective Conan, was ja rechtlich ist, da irgendwie drauf sein, so einfach nur irgendwie Detective Conan Wiki und Ja, also ich ja, was denke mal ich denn? von so einer Fanseite, die dürfen das so machen, dann macht keiner was dagegen, wenn wir da einfach mal ein Conan-Bild drauf platzieren oder sowas. Also, das Ja, ist ja glaube eigentlich auch ich. Werbung. Also, ja, ich habe das schon mal angesprochen, aber es ist nicht auf so viele positive Resonanz gestoßen, wie ich schon Ja, im gesagt habe. geheimen Bereich sowieso nicht. Ja. Ja, ich wollte erst mal gucken. Vieles wird erstmal im geheimen Bereich angesprochen, bevor es dann irgendwann in die Öffentlichkeit kommt. Okay, jetzt habe ich sie jetzt erstmal in die Öffentlichkeit getragen, aber ja. Die von Otaku Times haben ja schon ihre T-Shirts, wie ich bei denen im Podcast hören musste. Wir sind wieder die Letzten, so Ja, wir gefühlt. brauchen welche. Ja, mal schauen, wozu ich Python überreden kann. Erstmal gibt es eine neue Version fürs Forum und glaube ich, wenn unsere Werbepartner da zahlen. Dafür seht ihr übrigens die ganze Werbung bei uns immer auf der Corncast-Seite. Dafür, dass ihr dann eine neue Version im Forum bekommt. Egal. Joa. Sonst. T-Shirt brauchen wir und sonst gibt es, denke ich mal, nichts zu bereden, oder? Nö, dann würde ich sagen, beenden wir den Cast an dieser Stelle auch, wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt. Und dann haben wir uns als Thema für nächste Woche gedacht, ganz spontan, dass wir mal die OVAs durchsprechen oder OFAs oder. Ja. Original Animation Video oder wie auch immer man das nennt. Und werden uns dort mal den ersten Teil der OVAs ansehen. Das sind ja bisher 10, glaube ich, in Deutschland nicht in Deutschland, in Japan erschienen. Und da werden wir uns dann mal die ersten 5, denke ich, mal angucken, je nachdem, wie es mit der Zeit hinkommt. Und ja, auf jeden Fall nächste Woche wieder reinhören, wenn wir dann mal wieder mit einem großen Thema aufwarten, nicht wieder mit aktuellen News. In 2 Wochen gibt es dann wieder, ja, News um die Episoden und Kapitel und so weiter und so fort, wie ihr es ja schon kennt heute. Ja, dann würde ich den Cast an dieser Stelle beenden und sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.